Vor 15 Jahren wurden die südkoreanischen Schülerinnen Shin Hyo-sun und Shin Mi-sun von den US-Soldaten brutal ermordet. In Zusammenhang damit hielt das gemeinsame Vorbereitungskomitee für die Gedenkveranstaltung zum 15. Todestag von Shin Hyo-sun und Shin Mi-sun am 13. Juni am Tatort des Verbrechens der US-Soldaten in der Stadt Yangzi vom Bezirk Gyeonggi eine Gedenkversammlung ab. Vor der Veranstaltung unternahmen die Teilnehmer zum Gedenken an die von den US-Soldaten getöteten Mittelschülerinnen einen Demonstrationsmarsch vom Dorfeingang bis zum Tatort. Im Anschluss daran führten sie auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul eine Gedenkveranstaltung durch. Das ging aus der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News hervor.